Varlin inshallah ta'ala. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa laqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Was salatu was salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wir sind so letztens zum Thema angekommen, was bedeutet Kufr bi Tagut? Weil wir haben gesagt, la ilaha illallah hat zwei Voraussetzungen, die erste vor oder zwei Erkan, Entschuldigung, ja? Keine Schurut, sondern Erkan, zwei Säulen. La ilaha illallah hat zwei Säulen. Die erste Säule ist Kufr bi Tagut und die zweite ist Al-Imanu Billah. Ja? Derjenige, der nicht Kufr in den Tagut macht, sein Glaube an Allah ist nichts wert, ist ungültig. Ja? Deswegen, wenn jemand ein Muslim sein möchte, er muss Kufr bi Tagut machen. Ja? Er muss in den Tagut Kufr begehen. Und wir haben letztens erwähnt, was es bedeutet, Kufr bi Tagut zu machen. Eine der Sachen, die zum Kufr bi Tagut gehören, ist, dass du den Tagut für Batil erklärst. Okay? Das, was die Leute neben Allah anbeten, dass du das als Batil erklärst. Okay? Dass du das als Kufr ansiehst, die Tat. Okay? Und dass du diejenigen, die diesen Kufr begehen, dass du sie zu Kufar erklärst. Ja? Nur so wirst du dich von Kufr distanzieren. Ja? Und nur so wirst du dich von diesen Dalala und Batil was entfernen. Und das alles nennt man Kufr bi Tagut. Ja? Versteht ihr mich? Barakallahu fikum. Darüber haben wir letztens geredet und heute machen wir weiter, inshallah ta'ala, mit den Worten von Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, und er sagt: ولو يقول رجل أنا أتبع النبي صلى الله عليه وسلم وهو على الحق لكن لا أتعرض اللات والعزى ولا أتعرض أبا جهل وأمثاله ما علي منهم لم يسه إسلامه. محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى sagt: Wenn ein Mann sagt, ich befolge den Propheten sallallahu alaihi wasallam, und er ist auf der Wahrheit, ja? Mohammed ist auf Hak, aber ich widersetze mich nicht Lat, ja? Also dass ich gegen Lat jetzt rede oder dass ich gegen ihn, ja? Nein, Lat interessiert mich nicht. Was ist Lat? Eine falsche Gottheit, die Menschen angebetet haben auf der arabischen Halbinsel. Ja? Und Uzza, ich tue mich nicht gegen Uzza, also dass ich jetzt rebelliere, ja, gegen Uzza, dass ich sage, ah, dass ich mich, wie nennt man das? Rebellion, ja. Ah, dass ich jetzt gegen Uzza jetzt irgendwas habe, ich habe nichts. Und ich tue mich auch nicht Abu Jahl entgegenstellen. Abu Jahl, der Führer der Mushrikin, ja. Und ihm ähnliche Leute, ma alle jeminhum, ich habe mit ihnen nichts. Also, was habe ich schon mit ihnen zu tun? Ja? Die interessieren mich nicht und ich habe nichts gegen die. Ja? Lem yasih islamuhu. Islam von so einem ist nicht sahih. Ist nicht sahih, kein Islam. Das gleiche in unserer Zeit. Du kommst und sagst, ja, ich befolge Muhammad s.a.w. und die einzige wahre Religion ist die von Muhammad s.a.w. Aber ich habe nichts gegen Buddha. Ich habe nichts gegen gegen Kreuz. Ich habe nichts gegen, dass die Leute jemand anderen außer Allah anbeten. Ich habe nichts gegen diese Gräber. Ich habe nichts gegen diese Schuyuch, die zum Kufr aufrufen. Ja? Ich habe nichts gegen die Tawarit. Ich habe nichts gegen Erdogan. Zum Beispiel. Oder ich habe nichts gegen Karzai, zum Beispiel. Oder ich habe nichts gegen irgendeinen anderen Tagut. Lem yesih Islam, sein Islam ist nicht richtig. Versteht ihr mich? Versteht ihr das? Wie kannst du nichts gegen Karzai haben? Wie kannst du nichts gegen einen anderen Kafir, gegen Putin zum Beispiel? Dass du sagst, ich habe nichts gegen ihn. Ich habe nichts gegen ihn. Ja? Natürlich hast du was gegen ihn. Seine Religion ist Batil. Ja? Und du hast etwas gegen ihn. Du hast Islam gegen ihn. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Was hast du gegen Mäuse? Eine Katze. Ja? Was hast du gegen diese Moskitos? Ein Spray, ja? Und was hast du gegen Kufr und Tawarit? Du hast Islam. Und wenn du sagst, ich habe nichts gegen ihn, halas, dein Islam ist nicht korrekt. Aywa, Hussein. und Abdullah, Hussein und Abdullah, das sind die Söhne von Muhammad ibn Abdul Wahhab, sagen, rahimahumullah ta'ala, فَمَنْ قَالَ لَا أُعَادِي الْمُشْرِكِينَ أو أَعْدَاهُمْ وَلَمْ يُكَفِّرُهُمْ أو قَالَ لَا أَتَأَرَّدُ لِأَهْلِ أهل لا إله إلا الله ولو فعلوا الكفر والشرك وآدوا دين الله أو قال لا أتأرد للقباب فهذا لا يكون مسلما بل هو ممن قال الله فيهم ويقولون نؤمن ببعد ونكفر ببعد ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا زكت الله تبارك وتعالى. Also die zwei Söhne von Mohammed ibn Abdul Wahhab sagen, derjenige, der sagt, ich nehme die Muschrikin nicht als Feinde, also ich bin nicht feindselig, dass ich sie hasse, dass ich sie nicht mag, ich nehme die Muschrikin nicht als meine Feinde. Oder er nimmt sie als seine Feinde, aber er macht kein Takfir über die Muschrikin. Er sagt, die sind meine Feinde und wir müssen gegen sie kämpfen, wir müssen Dawa machen gegen die und Vorträge machen, aber wir dürfen kein Takfir machen über die Muschrikin. Ja, die extremen Sufie oder die Rafida oder irgendeine andere Muschrik-Sekte, ja, dürfen wir nicht machen. Das sind unsere Feinde. Aber wir machen kein Takfir. Oder er sagt, ich stelle mich nicht entgegen Leuten, die La ilaha illallah sagen, auch wenn sie Kufr und Schirk machen. Auch wenn sie Kufr und Schirk machen, ich werde sie nicht bekämpfen. Ich werde nichts gegen sie sagen. Ja? Subhanallah. Auch wenn sie gegen Dinullah kämpfen. Ja, sie kämpfen gegen Islam. Wie? Sie kämpfen auf der Seite der Kuffar gegen Muslime, zum Beispiel. Oder sie sperren die Ulema ins Gefängnis, zum Beispiel. Oder die sperren Muslime ins Gefängnis, auch wenn sie keine Ulema sind, wegen Islam. Wenn ein Muslim, nehmen wir an, gestohlen hat, oder er hat jemanden verprügelt, oder er hat irgendeine Jerima gemacht, irgendeine eine Sünde, dann soll er eingesperrt werden. Wir haben ja nichts dagegen, oder? Wenn du jetzt, sagen wir mal, du zerstörst ein Auto. Du zerstörst mein Auto. Und ich gehe zum Qadi und ich beschwere mich beim Qadi. Ich sage, er hat mir mein Auto zerstört. Ich will, dass er für den Schaden aufkommt. Und der Qadi sagt zu ihm, Allah, du wirst jetzt für den Schaden aufkommen. Hin und her, bla bla bla, bis das geregelt wird. Der Qadi nimmt und steckt ihn ins Gefängnis. Das ist, hat er ihn wegen seiner Religion ins Gefängnis reingesteckt? Nein. Ja? Dass jemand nicht kommt und sagt, ja, diese ganzen Jugendlichen, die in Saudi-Arabien im Gefängnis sind, weil sie eine bestimmte Aqida über den saudischen Tagut haben. Eine bestimmte Aqida. Welche ist das? Ja? Al-Bara'a. Das Lossagen. Ja? Nur deswegen sind sie. Ja? Wo sind wir stehen geblieben? Wa'adu din Allah. Und sie sind Feinde von Allahs Religion. Oder sie sagen, oder derjenige, der sagt, La ata'arradu lil-kibab. Ich werde mich nicht entgegenstellen den Kuppeln auf den Gräbern. Ja? Kuppeln auf den Gräbern. Zum Beispiel, da ist ein Grab, sie bauen auf dem Grab eine Kuppel, ja? Oder eine Moschee, oder ein Meshed, oder sie bauen eine Mausolee, eine Turbe. Ja? Auf einem Grab bauen sie solche Bauten auf den Gräbern. Wir haben darüber geredet, Barakallahu fikum. Die Muslime jetzt in vielen muslimischen Ländern, Alhamdulillah, mit der Erde gleich machen, platt machen und mit ihrer Bera'a, ihre Lossagung vom Schirk auf diese Art und Weise demonstrieren. Und das ist eine schöne Art und Weise, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, seine Lossagung und sein Distanzieren vom Schirk ist eine schöne Art und Weise, also diese Bera'a zu demonstrieren. Barakallahu fikum. فَهَذَا لَا يَكُونُ مُسْلِمًا. So einer ist kein Muslim. So einer ist kein Muslim. Auch wenn er La ilaha illallah sagt, auch wenn er betet, auch wenn er Hajj macht, auch wenn er sagt, na, die Muschrikin sind nicht meine Feinde. Oder ich nehme sie nicht meine Feinde. Oder er sagt, die sind meine Feinde, die Muschrikin sind unsere Feinde, aber wir machen kein Takfir. Uno. Momento. Nein, Moment. Ja. Oder er sagt, ich werde mich nicht entgegenstellen den Leuten, die La ilaha illallah sagen, auch wenn sie Kufr und Schirk begehen. Viele Leute in unserer Zeit sagen das. Ja? Letztens ist das passiert, dass jemand aus unserer Jamaa das gesagt hat. Jemand, der zu den Vorträgen kommt. Und dann habe ich wirklich die Beherrschung verloren. Ja? Jemand macht Schirk. Wenn du jetzt zu mir kommst und sagst, ich kann nicht Takfir über ihn machen. Ja? Weil ich weiß nicht genau, was er gemacht hat. Vielleicht hat er nicht Schirk gemacht. Vielleicht hat er das falsch verstanden. Oder er hat sich falsch geäußert. Oder. Sagen wir Halas. Kein Problem. Aber wenn du sagst, derjenige, der Schirk macht, er macht Sejda einer Statue oder einem Grab oder sowas, ich mache nicht Takfir über ihn, wenn er Jahil ist. Dann mache ich Takfir über dich sofort. Wallahi lazim. Weil du hast nicht gesagt, man weiß nicht, hat er Schirk gemacht. Oder vielleicht nicht. Oder jemand hat mir erzählt, unglaubwürdig. Sagen wir, das stimmt. In unserer Zeit muss man ganz genau überprüfen. Ja? Verstehst du mich? Du kannst nicht über einen Muslim Takfir machen, weil irgendwer zu dir gekommen ist und hat gesagt, ja, ich habe gehört, ich habe gesehen, es wird erzählt. Nein, das ist kein Beweis. Ja? Aber wenn du sagst, wenn er Schirk macht, also du bist überzeugt, dass er Schirk gemacht hat und du machst kein Takfir über ihn, dann mache ich über dich. Und jemand wurde mir böse wegen dieser Aussage. Halas, kannst böse sein, so viel du willst. Ja, ganz besonders du, der zu den Vorträgen kommt. Wo sind wir hier? Was ist das? Kindergarten oder was? Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Wallahi, wenn wir diese Sache nicht ernst nehmen, derjenige, der sie nicht ernst nimmt, er wird es auf seiner Haut spüren. Ja? Halas, er wird irgendwann einmal wird auch selber Kufr und Schirk machen, wenn es eine Maslaha erfordert. Ja? Wegen Dunya oder irgendwas Weltliches wird es schon machen. Hasbunallahu. Auch wenn sie Schirk machen, ich werde mich nicht denen widersetzen. Ja? Auch wenn sie gegen Islam Feinde sind, ich werde. Halas, ich mache. Das sind die, sagen La ilaha illallah. Wie zum Beispiel viele Jahle sagen. Rafida, das sind die. Man kann nicht sagen, die sind Kuffar. Weil sie sagen La ilaha illallah. All das, was sie machen, alle Kufriya, die sie machen, das hast du auf die Seite gegeben. Alle Nawaqid, die sie machen, hast du auf die Seite, hast du vergessen. Und sie sagen La ilaha illallah, das ist. La hawla wa la quwwata illa billah. Die Worte von La ilaha illallah werden zerstört mit was? Mit Nawaqidu La ilaha illallah. Die anderen Taten, die sie zunichte machen, annullieren, zerstören, es wird ungültig. Ja? Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Das ist unglaublich. Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Bel huwa, diese Person, die sagt, ja, ich habe nichts gegen Mushrikin, ich habe nichts gegen Schirk. Wenn jemand La ilaha illallah sagt, auch wenn er Kufr und Schirk begeht, ich werde nichts. Und er gehört, sagen die Rahimahullah Ta'ala, die Schuyukh, er gehört zu denen, über die Allah Subhanahu wa Ta'ala sagt, und sie sagen, wir glauben an einen Teil und an den anderen glauben wir nicht. Und sie wollen zwischen dieser Sache einen Weg nehmen. Da ist Kufr, da ist Iman. Wir werden uns schon irgendwie durchzwängen. Mashallah, alles mit allen. Wir sind mit allen Leuten gut. Wie soll das gehen, mit allen Leuten gut? Ja? Das wird nicht gehen. Der Islam wird von dir, wird dich nicht in Ruhe lassen, bis du ihn nicht annimmst. Und der Kufr wird dich auch nicht in Ruhe lassen, bis du ihn nicht annimmst. Ja? Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Und dieses Beine Dalike Sabila, das ist der Kufr. Ja? Zwischen Kufr und Iman, das ist der Kufr. Du gehörst zu Kuffar. Weil ein Mensch kann nicht etwas Drittes sein, außer entweder Muslim oder Kafir. Entweder ist er ein Muslim oder er ist kein Muslim. Aber dass wir sagen, er ist kein Muslim. Er ist aber auch kein Kafir. Was ist er dann? Was ist er dann? Von Mars? Oder was ist er? Ha? Ein Mensch ist entweder ein Kafir oder ein Muslim. Was soll er denn Drittes sein? Ha? Du wolltest was fragen. Hast du schon gefragt? Alter, frag jetzt. Ich wollte wegen Sinnregel sagen. Ulaike humul kafiruna haqqa, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, das sind die wahren Ungläubigen. Ja? Die sagen, an einen Teil glauben wir, einen Teil glauben wir nicht, und sie wollen zwischen dem einen Weg nehmen. Das sind die wahren Ungläubigen, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Aywa, die sieben Voraussetzungen. Ja, und wegen einem, dass du weißt, was Allah bedeutet. Zum Beispiel, derjenige, der sagt, La ilaha illallah bedeutet, es gibt keinen Gott außer Allah. Okay. Was ist Gott für dich? Du fragst ihn, was ist Gott? Das Wort Gott. Ist er nicht Gott? Nein. Was ist Gott für ihn? Wir müssen sehen, wie sein Herz diese Sache verinnerlicht hat. Was ist Gott? Wenn du sagst Gott, was ist das? Ha? Jemand, den man anbetet, den man ruft, dass er dir hilft. Ha? Jemand, auf den sich dein Herz verlässt. Jemand, auf den sich dein, dein Herz beruhigt sich, wenn man von Allah subhanahu wa ta'ala spricht. Du hast Angst vor ihm, dass du ihn nicht böse, zornig machst. Ha? Du hast große Hoffnung in ihn, dass er dich nicht verlassen wird. Ha? Dass er dir verzeihen wird. Und dass du gut dastehen wirst, Yawmul Qiyamah. Und so weiter und so weiter. Wenn du sagst, Gott, verstehst du mich, Barakallahu fikum? Jemand, der angebetet wird, jegliche Ibadah wird nur ihm gewidmet und niemand anderen. Wenn jemand sagt, La ilaha illallah, oder es gibt keinen Gott außer Allah, er versteht es so. Dieses Wort Gott versteht er auf diese Art und Weise, auch wenn er sich nicht ausdrücken kann. Er weiß nicht, wie er sich ausdrücken kann, weil Gott, Al-Ilah, in La ilaha, was ist Ilah? In der arabischen Sprache ist das Ma'bud. La Ma'bude. Es gibt keinen, der Ma'bud kommt von Ibada. Ibada ist was? Gottesdienst. Nein, Ibada. Ibada sind die Taten, mit denen du Allah näher kommst. Näher kommen möchtest. Das sind die Taten zwischen dir und zwischen Allah. Die Taten, die Allah zufriedenstellt, der Barik Vatala. Wie die islamischen Gelehrten sagen, jede Tat oder Aussage, die Allah subhanahu wa ta'ala liebt und mit der er zufrieden ist, subhanahu wa ta'ala. Deswegen Allah ist das. Ibadah. Wenn du sagst, es gibt niemanden, der es verdient, dass man ihm Ibadah macht, außer der eine Gott, tabaraka wa ta'ala. Halas, wenn er das so verinnerlicht hat, sein La ilaha illallah ist gültig, auch wenn er nicht weiß, was Ilah bedeutet, Ma'bud, von Ibadah, La Ma'bud bi Haqqin illallah. So, wenn du sagst, es bedeutet, es gibt keinen Gott, einbildigst du dich aus Allah, das bedeutet La ilaha illallah, sagst du. Er sagt, nein, das bedeutet, es gibt keinen Gott aus Allah, sagt er, zum Beispiel. Ehrlich gesagt, wenn jemand La ilaha illallah sagt, er macht keinen Schirk und Kufr, er ist Muslim. Halas, das ist das, was zählt. Diese ganzen Ausdrücke, die müssen wir lernen, weil der Ilm verschwunden ist. Damit wir den Leuten die Sache präzise erklären. Aber es gibt viele Leute, die sind Juhal, aber die sind Muslime. Er macht keinen Schirk, er macht keinen Kufr. Und das ist das, was zählt. Die Taten zählen. Aber wenn jemand Kufr und Schirk macht, er ist ein Kafir, er ist ein Muschrik. Halas. Deswegen, wenn jemand kommt, er sagt, La ilaha illallah. Nehmen wir jetzt die extremen Murji'a in unserer Zeit. Die nennen sich Salafiyya, die nennen sich Ahlul Hadith. Frag ihn, was bedeutet La ilaha illallah? La ilaha illallah, ma'na, la ma'bude bi haqqin illallah. Li'ana al-ilah, biluga arabiya, ma'bud wa ma'bud, ya'ti min ibadah. Und so weiter und so weiter. Er selber ist ein Kafir, Mushrik, aber er kann dir das, jeden Detail kann er dir erklären. Aber für ihn sind die ganzen Präsidenten, die nicht mit Scharia regieren, die zusammen unter der Flagge des Kreuzes gegen Islam und gegen Scharia kämpfen, alle sind Muslime für ihn. Was nützt ihm sein Ilm? Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Deswegen muss man präzise sein, inshallah ta'ala, dass diese Sache, man darf nicht schnell sofort urteilen, der ist so, das ist so, aber man muss die Sache ernst nehmen. Wenn jemand kommt und sagt, Takfir ist gefährlich, Barakallahu fikum, was ist gefährlicher? Was ist an dem Takfir so gefährlich, wollte ich sagen? Dass du ihn falsch machst. Du machst ihn falsch, du machst Takfir falsch. Oder du machst über niemanden Takfir, du kennst dich mit Takfir überhaupt nicht aus. Was ist gefährlich? Es ist gefährlich, dass du ihn nicht kennst. Dass du die Regeln von Ahl Sunnah wal Jama'ah in dieser Mas'ala nicht kennst. Das ist das Gefährliche. Jemand kommt und sagt, na, ich mache über niemanden Takfir, der La ilaha illallah sagt. Die Rafida sagen La ilaha illallah, die extremen Sufis sagen La ilaha illallah, die Tawagit, ihre tawagitischen Ulema sagen La ilaha illallah. Du machst nicht Takfir über die, dann ist das ein großes Problem für dich. Man hat dir eine Schubha eingeflüstert. Deswegen lerne diese Sache. Derjenige, der es verdient, dass du über ihn Takfir machst, mach Takfir über ihn, egal wer er ist. Aber derjenige, der es nicht verdient, dann darfst du über nicht Takfir machen, auch wenn er ein Jahil ist. Er ist ein Jahil. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Er macht keine, ich sage nicht ein Jahil, der Schirk macht. Ein Jahil, der Schirk macht, ist ein Muschrik. Aber ein Jahil, der keinen Schirk und Kufr macht und macht vom Islam das, was er kann. Er betet vielleicht nicht hundertprozentig richtig. Er macht nicht alles nach Sunnah. Vielleicht hat er auch Bid'ah. Hat auch verschiedene Bid'ahat. Diese Bid'ah oder die. Aber er macht keinen Kufr und Schirk. Und er würde das nie machen. Ja? Er hat sogar Bera'a, Lossagung von Kufr und Schirk. Aber auf seine Art und Weise, eigene Art und Weise, wie er das irgendwie von seinen halt Älteren gelernt hat. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Ja? Verstehst du das? Ja, wenn du jetzt einen Tschetschenen nimmst und er sagt, russische Religion, größte Feind von uns. Ja? Die sind eine Religion, wir sind andere Religion. Das sind unsere Feinde, wir sind ihre Feinde. Ja? Wer mit ihnen ist, ist, gehört zu ihnen. Man darf mit ihnen nichts machen, nichts haben. Halas, eine Trennwand zwischen uns. Kaufen, verkaufen geht ja. Aber in Sachen Religion, das ist Kufr. Und wer das akzeptiert, ist Kafir. Ja? Ich kann mir schon vorstellen, dass es Leute gibt, die so etwas, die solchen Glauben haben. Ja? Aber Ulema, ein Alim kommt und sagt, ja, es ist kein Problem und es ist, was ist das für ein Alim? Ein Jahil ist besser als er. Ja. Allah Mustan. Aywa. War es das? Ich wollte sagen, sollte man nicht wissen, wie es gehört, Versetzung meine ich. Auf jeden Fall. Deswegen ist der Unterschied zwischen einem Alim und einem Jahil. Ja. Aber wie gesagt, es ist nicht nur... Ausnahme für ihn, dass er Jahil ist. Ja? Ist das eine Ausnahme für ihn? Wie gesagt, wenn er die Ausdrücke nicht kennt, Ilah, Ma'bud, Ibadah, die ganzen Ausdrücke kann er nicht, kann er sich nicht präzise ausdrücken. Wenn er keinen Schirk und Kufr begeht, der ist ein Muslim. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Wie gesagt, es gibt Leute, sie kennen die Schurut, La ilaha illallah, alle auswendig. Er kann dir sogar die Beweise aus Koran und Sunna nehmen für jeden Schart. Für Ilm, vor allem anahu la ilaha illallah, und für Yaqin, und für Ikhlas, und für Sidq, und für Mahabba, und für Inqiyad, und für Kabul. Für all das kann er dir Beweise nennen aus Koran und Sunnah. Aber er macht auf der anderen Seite Kufr und Schirk. Er hält sich nicht an das, was er gelernt hat. Und es gibt Leute, fragen die Shurut la ilaha illallah. Er kann sie nicht aufzählen, er hat sie nicht gelernt. Aber er hat sie im Herzen. La ilaha illallah weiß er. Er kennt Allah subhanahu wa ta'ala. Er kennt, er weiß, wer sein Gott ist. Er hat eine gute Beziehung zu Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? Und nichts ist unklar oder irgendwie. Ja? Allah ist für ihn Gott der Barak wa ta'ala. Gott im wahrsten Sinne des Wortes. Der Allmächtige der Barak wa ta'ala. Schöpfer des Himmels und der Erde. Und er kann machen, was er will. Er trifft Entscheidungen. Keiner mischt sich in seinen Entscheidungen ein. Er alleine trifft Entscheidungen. Nur ihn darf man anbeten. Er hat uns sogar erklärt, wie man ihn anbetet. Ja? Er hat uns erklärt, was er liebt. Und der Prophet hat uns das beigebracht. Er hat uns erklärt, was hässlich ist und was böse ist. Und wir halten uns von dem fern. Ja? Verstehst du mich, Barakallahu fikum? So einer, mit so einer Aqida, auch wenn er diese ganzen Ausdrücke nicht kennt, so einer ist Muwahid. Allahu alem, auch wenn er eine große Sünde begeht, wegen seiner Beziehung zu Allah subhanahu wa ta'ala, dass er Allah an Allah glaubt, mit seinem Herzen. Ja? So wie Allah sich beschreibt im Koran. Dass er der einzige Ma'bud ist. Ja? Und der Herrscher Rabbul Alamin mit seinen Eigenschaften. Ja? Wenn er auch irgendeine große Sünde macht aus Jahl oder sowas. Ich denke nicht, dass Allah subhanahu wa ta'ala so einen Yawm al-Qiyamah bestrafen wird oder in Jahannam wirft. Auch mit der Sünde. Ja? Weil in diesem Falle ist sein Tawhid stärker und größer. Und ist, man kann überhaupt, diese Sünde ist nichts, man kann sie überhaupt nicht vergleichen. Wie gewaltig sein Tawhid und sein Iman ist. Ja? Es gibt solche Leute, Bruder, Barakallahu fikum. Ja? Aber es gibt auf der anderen Seite Leute, die haben gelernt und Usul und Mashallah und Mazahib und dies und das und das. Aber wenn es sich um ihre Herrscher geht, wenn es sich um ihre Arbeit geht, wenn es sich um ihren Lohn geht, wenn es sich um... Ja? Dann beginnt er zu reden und Mashallah und alle sind Juhal, du kannst kein Wort sagen. Sagst nur ein Wort, er kommt und macht dich fertig. Weil er kann Arabisch, er kann die arabische Poesie, er kann Koran, er kann den Tafsir, er kann... Deswegen, was sagen die Sahaba, Ridwanullahi alayhim? Was wird den Islam zerstören? Was ist das Schlimmste für den Islam? Das Gefährlichste für Islam ist was? Ein Munafik, der mit Koran diskutiert. Yujadilu bil Koran. Ein Munafik hat Koran gelernt, hat Ilm gelernt und diskutiert. Ich habe euch hier bereits einmal erzählt von einem Studenten, Salafi, Mashallah. Ha? Salafi, wenn du sagst Salafi. Qida Salafi, die Sahaba und die Tabi'in und die Tabi'in und Aimat al-Sunnah, die haben mit ihnen nichts zu tun, Wallah. Ha? Er kann Koran so gut auswendig, du sagst ihm, Aya Surah Nur, Aya 35. Und jetzt sofort. Ha? Diese Aya, sofort, Bruder, wie Computer, Allahu Akbar. Letztens bei einem Vortrag gesagt, Schatz, unsere Brüder, die Sufis, zum Beispiel, Mashallah, bei den... Unsere Brüder Sufis? Katastrophe! La hawla wa la quwwata illa billah. Das ist das, dass die Leute ihre Intelligenz oder ihre Diplom oder ihre Position, das hat sie betrogen, das hat sie reingelegt. Das hat sie dazu gebracht, dass sie in die Irre gehen. La hawla wa la quwwata illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Aywa. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala sagt, man sabba as-sahaba ridwanullahi alayhim aw wahidan minhum wa iqtarana بسبه دعوى أن عليا إله أو نبي أو أن جبريل أخطأ أو غلط فلا شك في كفر هذا بل لا شك في كفر من توقف في كفره derjenige شيخ الإسلام ابن تيمية sagt derjenige der einen Sahabi beschimpft رضوان الله عليهم derjenige der Sahaba beschimpft allgemein, oder nur einen von den Sahaban beschimpft. Ja? Und noch dazu behauptet, Ali wäre Gott. Oder Ali wäre ein Prophet. Oder er behauptet, Jibril hätte einen Fehler gemacht. Ja? Es gibt keinen Zweifel, dass so einer Kafir ist. Nein, es gibt sogar keinen Zweifel, dass derjenige, der stehen bleibt beim Takfir solcher Person, auch ein Kafir ist. Ja? So ein Rafidi, der so etwas sagt. Und das sagen alle Rafida. Die Schia in unserer Zeit, dass wenn jetzt jemand kommt und sagt, ja, aber diese Idee und dies. Oder die Huthiun, das sind Khubatha, die schlimmste Sorte der Muschrikin, die es gibt. Oder irgendeine andere. Wir reden jetzt hier von den Rafida unserer Zeit, die Mehrheit der Rafida sind. Ja? Und die Schia sind alle auf irgendeine Art und Weise miteinander verbunden. Ja? Die Schia aus Iran. Gibt es unter ihnen Schia, dass du sagst, nein, das sind die Schia, die sind nicht so extrem wie die, das ist irgendeine schiitische Sekte, oder das ist eine Sekte, das sind Muslime, aber die haben Teschejua. Die Iraner sind es nicht. Die irakischen Rafida sind es nicht. Die syrischen Rafida, die Aleviten, die ersten, die Isna Asharia, die Rafida aus Iran, die nennen sich Isna Asharia. 12 Imamie, die haben 12 fehlerfreie Imame. Aywa. Sogar die machen Takfir über Aleviten. Sogar die Rafida, sogar die machen Takfir über Aleviten. Über Nusayriya nennen sie sie. Sie sagen, das sind nicht Schia, das sind Muschikin. Die syrischen Schia. Dann kommen wir zu den kurdischen Schia. Was sind die kurdischen Schia? Irgendeine Seidie oder irgendeine, nein, das sind richtige Muschikin. Oder die libanesischen Rafida, das sind Hezbollah, was willst du, die größeren Feinde also des Islams findest du nicht auf der Dunya. Welche Rafida meinst du? Meinst du zum Beispiel die Houthiun, die Sekten aus Jemen? Die sind extrem, Bruder. Das sind wilde Leute, Allahu Akbar. Ja? Höllenmenschen. Ihr habt sicher gesehen, schreibt in YouTube, Houthiun. Die haben solche riesigen Haare so und sie sind nackert. Haben nur so wie Tarzan-Shorts und Kalaschnikow auf der Schulter und rennen barfuß durch die Berge. Hatten letztens Krieg mit Saudi-Arabien. Vor 2 Jahren gab es einen Krieg zwischen diesem schiitischen Stamm. Iran hat sie angestiftet, dass sie gegen Saudi-Arabien kämpfen, aber die wurden schnell fertig gemacht. Die Ulema haben sofort Dschihad erklärt. Dschihad al-Dschihad! Sogar dieser saudische Sheikh Mohammed al-Arifi ist direkt und er redet über Dschihad. Der Prophet s.a.w. sagt, eine Stunde im Dschihad ist besser als 60 Jahre Ibadah und Mashallah und nimmt so eine Granate und wird sie dort die Territorien von den Schia, dieses saudische Militäranzug und sowas. Sag ich, schau, wie ist dieser Nifak. Dschihad ist es, wenn Saudi-Arabische Regierung gegen diese Affen kämpft. Aber im Irak ist es kein Dschihad. Und im Afghanistan ist es kein Dschihad. Das ist schon Richtige politische Schuyuch. Schuyuch der Allahumustan. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Ja, diese Rafide, über die wir hier sprechen, ja, wer diese Eigenschaften hat, was ist mit ihm? Er ist ein Kafir. Nicht nur das. Oder derjenige, der an seinen Kufr zweifelt oder der Wachkaf stehen bleibt und sagt, nein, derjenige, der sagt, Jibril hätte die Offenbarung. Ja? Jibril hätte Quran Ali geben sollen, er hat einen Fehler gemacht und hat es Mohammed s.a.w. gegeben. So als ob Jibril jemand ist, der selber Entscheidungen trifft und sagt, Allah subhanahu wa ta'ala leitet in Rechte, ist ein Engel, Allahu Akbar. Ja? Kann Jibril irgendwas machen, ohne dass Allah subhanahu wa ta'ala ihm einen Befehl gibt? La ya'sun Allah ma amarahum. Sie widersetzen sich nicht Allah in Angelegenheiten, die er befehlt. Ja? Das ist jetzt ein großer Schwachsinn. Ali radiallahu anhu war ein Kind damals, als der Prophet s.a.w. Die Offenbarung bekommen hat, wie alle Propheten mit 40. Ja? Ali war ja noch ein Kind. Wie alt war Ali damals? 8. 8. Nach einer Überlieferung 8, nach einer Überlieferung 10 oder 11. Allahu alam. Ich denke, das ist die richtige Meinung, dass er 8 war. Aber ist nicht so jetzt relevant für uns. Ja? Wer also ein Kufr von dem, der sagt, nein, halas, masalama. ومن زعم أن الصحابة ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفرا قليلا لا يبلغون 11 أو أنهم فسقوا فلا ريب في كفر قائل ذلك بل من شك في كفره فهو كافر. Da sagt Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Dann sagt er, und derjenige, der behauptet oder glaubt, dass die Sahaba nach dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, nach seinem Tod, Abtrünnige wurden. Sie wurden Murtadin. Das ist Akida der Schia heute. Ja? Außer eine kleine Gruppe, also Bida Ashara Rajulen. Das bedeutet, dass Bida ist eine Zahl zwischen 3 und 9. Ja? Also Ashara ist 10. Also zwischen 13 und 19 Männer. 13 bis 19 Leute, nur die sind Muslime geblieben. Alle anderen Sahaba sind Ungläubige geworden nach dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Oder er sagt, die sind Fusak geworden. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam starb, die Sahaba haben begonnen mit Sünden, also mit Fasik. Was ist ein Fasik? Einer, der große Sünden macht. فَلَا رَيْبَ فِي كُفْرِ قَائِلِ ذَلِكَ. Es gibt keinen Zweifel, in Kufr, der so etwas sagt und behauptet. Bel men shakka fi kufrihi fa huwa kafir. Sogar derjenige, der zweifelt an seinem Kufr, er ist ein Kafir. Ja? Wo sind diese ganzen Murjia? Letztens hat mich wirklich einer wütend gemacht. Ja? Einer, der bei den Vorträgen dabei ist, hat irgendwo gesagt, ja, wie jemand, wer Schirk macht, er macht Sajda zu einem Kabur oder zu einer Statue oder sowas, er macht Schirk in Ibad oder sowas, oder Dua macht zu jemand anderen außer Allah. Wenn er Jahil ist, ich kann nicht sagen, er ist ein Kafir. Ich sage, dann sagt sie mir, ist einer. Er ruft, hat das gehört, ruft mich. Ich sage, hast du das so und so gesagt? Ja, aber Abu Ishaq al-Huwaini sagt, was interessiert mich Huwaini? Wen interessiert schon Huwaini? Ja? Ich weiß nicht, ob er das gesagt hat. Wenn er es gesagt hat, dann ist er ein Murjia. Ja? Ein Trottel. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und das interessiert mich nicht, wer er ist. Das ist jetzt irrelevant. Ja? Wenn er es gesagt hat, Allahu Alam. Ja? Nicht so wichtig. Wo sind wir stehen geblieben? Barakallahu fikum. Ja? Einer im Hintergrund sagt, Kullahu, Yaqulu Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, من يقول أني لا أذر بالجهل عندي فقد كذب علي. Irgendwann im Hintergrund. Ich sage, wer ist dieser Jahil, der da im Hintergrund redet? Angeblich sagt Sheikh al-Islam, derjenige, der sagt, bei mir gibt es kein Uzr bil-Jahl, er lügt auf mich. Ich sage, Uzr bil-Jahl in welcher Mas'ala? Allgemein oder in Schirk, in Ibadah? Das, was dich zu einem Muslim macht, Allahu Akbar. Ja? Du kannst kein Muslim sein, bis du dich nicht von Schirk gesäubert hast. Ja? Wir reden nicht jetzt von irgendwelchen Masail al-Ijtihad oder irgendwas, was versteckt ist. Nur die Ulema, die Wissenschaftler des Islams kennen sich damit aus. Ja? Davon reden wir nicht, sondern von allgemeinen Sachen. Ja? Allgemeinen Sachen. Sogar, subhanallah, sogar die einfachen Muslime, einfache alte Omas im Islam wissen das. Dass man selbst da niemand macht außer Allah, subhanahu wa ta'ala. Ich habe euch letztens erzählt eine Geschichte aus meiner Kindheit. Ja, als ich klein war, ich war, keine Ahnung, wie alt ich war, 7 oder 8. Ja, man hat mich in Karate eingeschrieben. Ja. Und dort, bevor du beginnst, machst du so. Ja. Machst du Ruku. Ah, und ein alter Mann, er war unser Nachbar dort. Alle haben ihn gehalten. Nichts. Er betet, Bauer. Nur Bauern beten. In Zeit von Kommunismus, nur Bauern gehen in die Moschee. Sein Opa ist Haji, das ist nur Blamage. Das erwähnst du gar nicht. Ja? Sonst stehst du blöd da in der Schule. Ja? Wenn deine Mutter oder Vater Professor ist oder sowas, kannst du jetzt den Doktor, er ist in der Partei oder der ist ein Politiker, Polizist. Das sind, aber Haji, er betet. Das sind peinliche Sachen. Erzähl das nicht, das ist uncool. Ja? El-Muhim. Dieser alte Mann ist zu uns zu Besuch gekommen und sagt zu mir, ah, du trainierst gerade. Ich sage, ja, komm, kämpf mir ein bisschen. Ja? Und er sagt, komm. Und ich sage, aber vorher muss man so machen, muss man sich nach vorne vorbeugen. Er sagt zu mir, ich beuge mich vor niemandem vor, außer vor Allah. Und ich denke, der Urbauer, er kennt sich überhaupt nicht aus mit Karate. Ja? Aber diese Aussage, Wallahi, hat eine interessante Sache, subhanallah. Ich rede jetzt nicht von ihm jetzt, wie er zu den Wahhabis steht, dass er sagt, ja, aber es ist, wie soll ich sagen, viele Brüder haben schon Anteil, ja, oder die sich zu Sunna bekannt haben, zu dieser Zeit, ja, haben einen Anteil, dass er Wahhabis hasst. Warum? Weil sie sind gekommen, Jahele, mit langem Bart und mit kurzen Hosen. Ja, und dann kommt er und sagt, ja, aus deinem Islam, das ist wie bei uns manchmal. Betet er, sagt, ja, mein Vater betet, Alhamdulillah, also schon von früh und sowas. Tut die Hände so heben, er sagt, nein, soll er überhaupt nicht beten. Ja, solche Dawa war das. Ja. Macht er so? Nein, ja, dann braucht er überhaupt nicht beten. Das ist, wenn so einer dir Dawa macht, ja, dann sagst du, halas. Mein Vater hat das sein ganzes Leben gebetet. Ja. Er konnte nichts machen, er konnte sich nicht frei bewegen. Warum? Weil er wollte mit den Kommunisten nichts zu tun haben. Er wollte nicht in der Partei sein. Er wollte nicht ihnen, die haben ihm das Leben schwer gemacht. Er hat sein ganzes Leben gebetet. Manchmal versteckt, manchmal gefastet. Also er hat seinen Islam verborgen von den Kuffar, von den Kommunisten. Und dann kommst du und sagst, ach, dein Vater war ein Trottel, er hat sich überhaupt nicht ausgekannt und sowas. Natürlich wird er sagen, halas, jeder, der mit Bart jetzt kommt, diese ganzen Leute, die haben studiert in Medina, das sind alles. Ja. Die Brüder haben dazu beigetragen, dass viele Muslime, die also kein Wissen haben, dass sie also sogenannte Wahhabis nicht mögen, dass sie sie hassen, er will nichts von ihnen wissen. Ja. Verstehst du mich? Deswegen sage ich, Barakallahu fikum, wir müssen lernen. Ja. Alles müssen wir lernen. An erster Stelle natürlich Aqida. Ja? Wir müssen auch Hadith lernen. Wir müssen Adab lernen. Ohne Adab läuft gar nichts. Ja? Wie viele Leute, Wallah, er studiert, Adab hat er nicht gelernt. Ja? Wenn er kommt mit dir zu diskutieren, Allahu Akbar, du hast nicht das Recht mit mir so zu reden. Warum? Du bist ja kein... Ja, Sheikh Albani, er war ganz streng, wenn er mit jemandem diskutiert hat. Bist du Albani? Allahu Mustan. Na? Allahu Mustan. Dass wir jetzt nicht vom Thema, wo sind wir stehen geblieben überhaupt? Barakallahu fikum. Wenn jemand natürlich, es kann jemand kommen und sagen, oder ich kann nicht sagen, dass die Schia Kuffar sind. Sagen wir, okay, Schia, nennen sie wie du willst, nennen sie Schlümpfe, wenn du willst. Ja? Oder nennen sie, keine Ahnung, was gibt's noch? Teletubbies. Ja. Nennen sie, wie du willst. Ja. Aber wenn jemand sagt, Jibril hätte Koran Ali geben sollen, nicht Mohammed. Derjenige, der sagt, Ali hat Eigenschaften Gottes. Oder Ali ist ein Prophet. Oder derjenige, der jemand anderen ruft, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Oder derjenige, der sagt, die Sahaba sind Kuffar. Oder derjenige, der sagt, Aisha ist so und so. Ja. Ist so einer für dich... Ein Muslim oder ein Kafir? Ja? Dann wird er sagen, das sind Kuffar. Dann sagst du, das sind die Rafida. Dann sagt er, halas, die Sache ist geregelt. Aber wenn er kommt und sagt, nein, nein, nein. Aber das wird niemand sagen. Ein einfacher Muslim wird niemals sagen, so einer ist Muslim. Ein einfacher, der nicht studiert hat. Er hat nicht studiert. Er kennt sich nicht aus, ja, mit diesem Messail. Aber er hat diesen Fundament der Religion, er hat den Tauhid, Alhamdulillah, verwirklicht. Er betet Allah, so wie er gelernt hat. Ja, aber nur Allah, subhanahu wa ta'ala. Auch wenn er einige Sachen falsch macht, seine Ibadah widmet er nur Allah, subhanahu wa ta'ala. Ja, der Prophet, alaihi salatu wassalam, ist sein Lehrer. Die Sahaba, ridwanullahi alaihim, sind seine Vorbilder. Ja, die Ummahatul Mu'minin, die Frauen des Propheten, sind seine Mütter. Das ist seine Mutter. Ja? Seine Mutter beleidigst du, ja, vielleicht verzeiht er dir. Ja? Aber wenn du eine Mutter des Propheten beleidigst, dann bist du tot. Ja? Aber er hat nicht in Medina studiert oder irgendwo in Riyadh, dass er sich hier. Verstehst du mich, Barakallahu Fikum? Wenn du zu so einem kommst und sagst, was ist für dich jemand, der ruft jemand anderen und sagt, oh du, helf mir, oh du, heile mich, oh, gib mir das, oh das, ich verlasse mich auf dich, du bist. Oder ich jetzt zu einem Wahrsager und sag mir, was wird morgen passieren? Und der wirft und sagt, ja, du wirst, mashallah, Mr. Universum werden. Ja? Wenn du so einen einfachen Mensch fragst, er ist, da wird er sagen, Allah, das macht kein Muslim. Das sind keine Taten. Du hast mir jetzt einen Kafir beschrieben. Wo ist, das ist wahrscheinlich bei euch irgendwo in Europa. Bei uns hier in der Wüste gibt es so etwas nicht. Ja? Oder irgendwo in den Bergen oder was weiß ich. Versteht ihr mich, Barakallahu Fikum? Ja? Allahu Mustan. Nächste Aussage von Muhammad ibn Sahnun, al-Imam. Rahimahullah Ta'ala, er sagt, Ajma' al-Ulama, ala anna shatim Rasul kafirun. Wa hukmuhu inda la'immati al-Qatl, wa man shakka fi kufrihi kafir. Die islamischen Gelehrten sind sich einig, dass derjenige, der den Propheten Salam beleidigt, dass er ein Kafir ist. Und sein Urteil bei den Imamen, er meint hier die vier Imame, ja, aber die, wenn er sagt, er immer, aber allgemein, am Anfang hat er gesagt, Ajma, ja, ohne Meinungsverschiedenheit, bei allen islamischen Imamen. Wa hukmuhu qatl. Das Urteil über ihn ist der Tod. Wa man shakka fi kufrihi kafir. Und sie sind sich einig. Ajma al-ulama, Doppelpunkt. Und dann kommt das drei Sätze. Anahu kafir. Derjenige, der den Propheten beleidigt, ist Kafir. Hukm ist tot. Und der an seinen Kufr zweifelt, dass er selber ein Kafir ist. Ja? Was machen wir mit dieser Aussage? Das ist Ijma. Ijma ist ein Beweis. Stark wie Koran und Sunna. Was machen wir mit dieser Aussage? Wir haben ein Problem. Wir nicht, Alhamdulillah. Aber diejenigen, die sagen, wer den Propheten beschimpft und sowas. Derjenige, der den Propheten beschimpft, man kann nicht sagen, er ist ein Kafir. Vielleicht wurde er schlecht erzogen oder falsch erzogen. Oder vielleicht, man sollte ihm Manieren beibringen. Das stimmt. Er ist schlecht erzogen. Man sollte ihm auch Manieren beibringen. Und man sollte ihn auch belehren. Aber so einer, man kann ihn kein Muslim nennen. Muslim ist er nicht. Mit seiner Beleidigung des Propheten hat er seine Shahada zu Staub gemacht. Er hat sie zerstört. Ja? Bei mir, bei dir, bei wem? Bei allen islamischen Imamen. Falls irgendein Alim in unserer Zeit anders kommt, als das, was hier gesagt wird, sagen wir, ach, da hat einen Fehler gemacht. Er hat einen Fehler gemacht. Versteht ihr mich, Barakallahu Fikum? Was ihn zu diesem Fehler geführt hat? Sein Ijtihad oder sein Jahl oder dass er sich nicht genug angestrengt hat bei dieser Angelegenheit, ja? Das ist jetzt ein ganz anderes Thema. Oder es wurde ihm untergejubelt. Ja? Oder die Scherit, die Kassette wurde geschnitten, damit das so aussieht. Ja? Das sind alles andere, wie sagt man das? Sachen. Alles, wir reden jetzt, das ist, hat er das gesagt? Wie vorhin bei Huweini. Wenn er das gesagt hat, das ist eine Katastrophe. Ja? Ich weiß nicht, ob er es gesagt hat. Deswegen, ja, gibt es auch kein Urteil. Urteil gibt es nur wann, wenn es? Wann wirst du? Nur Beweise. Wie hier. Du kannst nicht bestraft werden, wenn es keine Beweise gibt gegen dich oder für das, was du, also für das, was dir vorgeworfen wird, dass du gemacht hast. Na. Jetzt kommen wir zur nächsten, inshallah ta'ala, Aussage von Abdullah ibn Abdirrahman Abu Batin, rahimahullah ta'ala. Und da werdet ihr, inshallah ta'ala, aktiv werden. Im wahrsten Sinne des Wortes. قد أجمع المسلمون على كفر من لم يكفر اليهود والنصارى أو شك في كفرهم. دي مسلمة زين زيش عينيش. داس كافر است derjenige, der nicht Tekfir über Juden und Christen macht oder an ihren Kufr zweifelt. Ja? Versteht ihr mich? Derjenige, wir reden nicht, sind Juden und Christen Kuffar. Ja? Darüber reden wir nicht. Sondern wir reden darüber, dass derjenige, der sagt, Juden und Christen, das sind keine Kuffar. Oder ich weiß nicht. Er sagt, Juden und Christen sind keine Kuffar. Oder er sagt, ich weiß nicht. So einer ist Kafir bei allen Ulema, bei allen Muslimen. Ha? Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Und das soll gesagt werden. Sonst haben die Leute ein Problem. Oder nicht? Ha? Wenn Juden und Christen keine Kuffar sind, dann kommen sie, was? Kommen sie nicht in Jahannam. Allahs. Allahumma stan. Allahumma stan. Das ist, die kommen nicht in Jahannam, kommen sie nicht. Die kommen nicht in Jahannam. Ja. Allah behauptet aber, dass sie in Jahannam kommen. Und Allah bezeugt, dass Kuffar sind, wie die sagen, Allah ist einer von drei. Oder Jesus ist Gott. Ja. Oder Jesus ist Sohn Gottes. Und so weiter und so weiter. Allah nennt sie Maghdubun Aleyhim. Allah nennt sie Dballin. Und dann kommt jemand und sagt, nein, das sind keine Kuffar. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Auf jeden Fall, das ist Ijma', dass nicht jemand kommt und sagt, hin und her. Halas. Das haben wir bereits einmal erwähnt. Das ist eine Aussage von Muhammad ibn Abdul Wahhab. Er sagt, wa ma ahsana وما أحسن ما قاله واحد من البوادي لما قدم علينا وسمع شيئا من الإسلام قال أشهد أننا كفار يعني هو وجميع أهل البوادي وأشهد أن المطوع الذي يسمينا إسلاما أنه كافرا أنه كافر. محمد بن الوهاب sagt: Und das Beste ist, was der eine aus der Wüste sagte. Na? Na? Ein Beduine. Das, was er gesagt hat, einer von den Beduinen, das ist wirklich sehr schön. Na? Ein Beduine, lemma qaddima alayna, als er zu uns kam. Ein Beduine ist aus der Wüste gekommen zu Muhammad ibn Abdul Wahhab, zum Vortrag. Na? Und hat etwas vom Islam gehört. Als er gehört hat, was ist Islam? Was ist Tawhid? Die Arten von Tawhid? Was bedeutet, dass du dich von Schirk lossagst? Dass du dich von Schirk reinigst? Ha? Dass du dich von Ibadat und Kubur reinigst? Dass du anbeten von Gräbern und von Schirk und von Muschrikin? Als er etwas vom Islam gehört hat, was ist Islam? Was hat er gesagt? Er hat gesagt, ich bezeuge, dass wir in der Wüste, wir Beduinen, dass wir alle Kuffar sind. Und ich bezeuge, dass derjenige, Mutawa, einer mit Bart, der sich an Sunna hält, von Tetawo, freiwillige Gebete, freiwillige Gottesdienste. Dieser Ausdruck gibt es noch immer bei den Beduinen in Saudi-Arabien. Sie nennen Leute mit Bart, die sie nennen Mutawa. Einer, der von Tetawo, also freiwillige Ibadat, der hat Bart und Mashallah, kurze Gelabia und so. Die nennen Mutawa. Auch so, wenn du jetzt irgendwo bist, er nennt dich ja Mutawa. Komm, du, also, der sich an Sunna hält, in diesem Sinne. Ja, dieser Beduine sagt, ich bezeuge, dass wir in der Wüste Kuffar sind. Und ich bezeuge, dass derjenige, ein Mutawa, الذي يسمينا إسلاما, أنه كافر. Dass der Mutawa, der zu uns sagt, wir wären Muslime, er gibt uns den Namen des Islams, dass er auch ein Kafir ist. Ja. Er hat sofort verstanden. Allah ist weg vom Schirk. Schirk ist eins Islamisch, das kann man nicht vermischen. Wer Schirk macht, Allah, das war's. Er ist kein Muslim. Ja? Ob er ein Kafir ist, ob er bestraft wird. Kafir, wenn wir sagen, viele kommen und sagen, Muhammad ibn Abdul Wahhab hat gesagt, wir machen nicht Tekfir. Wie sollen wir Tekfir machen über denjenigen, der nicht Hijra zu uns macht? Ja? Wenn wir gar nicht Tekfir machen über die Kabur-Anbeter, die Grab anbeten in unserer Umgebung hier. Ja? Tekfir, in welchem Sinne? Wir geben ihm nicht den Hukm des Tekfirs. Ja? Was ist Hukm von Tekfir? Hukm, wenn du zu jemandem sagst, er ist ein Kafir, was ist ein Hukm? Was ist das, was diesem Tekfir folgt? Ja? Was ist also nicht Urteil, sondern ja, Urteil, aber. Nein, nein, in welchem Sinne? Ja? Also das, was folglich, also dem folgt. Ja? Nein, in dieser Dunya. Sein Leben ist halal und sein Vermögen ist halal. Ja? Halas, das war's. Es gibt nichts, was sich aufhält. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Ja? Aber das meint er nicht. Er sagt, wir können sie nicht attackieren, angreifen. Weil die haben keine Ahnung, wer, Barakallahu fikum, wen gibt es in ihrer Umgebung, der ihnen den Islam beibringen soll? Wer? Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Jetzt nimmt irgendeine Sekte, die sich zum Islam, die sich dem Islam zuschreibt. Ja? Na irgendeine, nehmen wir an, es gibt irgendwo eine Sekte, ja? Irgendwo eine Sekte in irgendeinem muslimischen oder nicht muslimischen Land. Ja? Sie machen Schirk in Ibadah. Ja? Halas. Aber wir wissen, es gibt niemanden, der ihnen das beibringen kann. Und wir wissen, es gibt niemanden, von wem sie das lernen können. Und es gibt keinen Weg, wer ihnen den Islam beibringt, den Tawhid. Ja? Sie machen Schirk. Wir werden sicher sagen, das sind Muschrikin, das hat mit Islam nichts zu tun. Damit du Muslim wirst, musst du dich von dem Schirk lossagen und säubern, damit du Muslim wirst. Aber wir werden sicher nicht unsere Pferde, mashallah, ausrüsten und sowas und Attacke ohne Vorwarnung. Das können wir nicht machen. Weil wir wissen, niemanden gibt es, der ihnen das beibringt. Genauso die Anbeter der Gräber in der Zeit von Mohammed ibn al-Wahhab, die in seiner Umgebung waren, ja, näher oder weiter oder sowas. Ja, die wurden mit der Zeit eine Militärmacht. Und das hat man dann später auch gesehen, wie sie die Osmanen vertrieben haben von der arabischen Halbinsel. Ja, dass sie jetzt reingelegt worden sind von der saudischen Familie und von den Briten, das ist jetzt eine ganz andere Sache. Davon reden wir nicht, sondern wir reden jetzt von dieser Sache. Waren sie stark? Sie waren stark. Wir werden sie nicht angreifen. Wir werden sie nicht attackieren. Weil es gibt niemanden, der ihnen das beibringt. Aber wir werden ein Buch namens Kitab al-Tawhid schreiben. Ja. Und wir werden es überall schicken. Und wir werden Briefe schreiben. Und wir werden mit den Leuten diskutieren. Ja. Und der osmanische Staat wird Leute schicken, die mit uns diskutieren. Und wenn wir sie fertig machen in der Diskussion, werden sie Armeen schicken, damit sie uns umbringen. Ja. So ist das. Und so wird es bis Yom al-Qiyamah bleiben. Ja. Der Prophet kommt und stellt den Tawhid vor. Ja. Den Tawhid, den Islam. Er stellt ihn vor. Wen schicken sie? Sie schicken ja nicht irgendwelche Schwachköpfe, sondern sie schicken ihre angesehensten Leute, die mit ihm reden. Aber er macht sie fertig. Die sagen, ah, er ist ein Dichter. Er macht sie fertig. Dann kommen die Dichter und sagen, nein, das ist keine, ich bin ein Dichter. Aber das kennen wir nicht. Wir Araber sind die besten Dichter. Dieser Koran, den er rezitiert, das ist etwas wirklich Interessantes. Ja? Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Ihre Gelehrten waren sogar bescheiden. Wenn er mit dem Propheten 5 Minuten redet, er nimmt sofort Islam an. Warum? Weil er ist ehrlich, aufrecht, ein Mann von Ehre. Ja? Aber alle anderen ohne Ehre, was haben sie gemacht? Die haben den Propheten beleidigt, beschimpft, bespuckt, obwohl sie wissen, wie er war. Ja? Al-Muhim, sie haben geschickt Leute, dass sie mit ihm diskutieren. Er hat sie fertig gemacht. Ja? Dann wurden sie handgreiflich. Schlagen, töten, umbringen, einsperren, bedrohen. Den Propheten wollten sie vertreiben. Sie wollten ihn einsperren. Sie wollten ihn töten. Allah hat ihn gerettet von all diesen, von dieser Liste der Kuffar. Ja? Später dann, also diese Merhala, diese erste Etappe, diskutieren und sowas war vorbei. Jetzt geht's los. Genau das ist auch in unserer Zeit, Barakallahu fikum. Ja? Sie schicken Ulema, sie schicken Gelehrte, sie schicken Politiker, sie schicken irgendwelche, wie sagt man das, Friedenstruppen, Friedensstifter und sowas. Und wenn sie sehen, die lassen nicht nach, halas, dann schicken wir unsere Bomber. Halas, und bombardieren sie. Dann werden sie gehorchen. Und so wird es immer bleiben, bis zum Qiyama. Außer die Muslime beherrschen sich endlich, inshallah ta'ala, und nehmen die Sache mit Allah ta'ala ernst. Allahu musta'an. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Al-Muhim, dieser Beduine ist gekommen zu Muhammad ibn Wahhab, hat sich das alles angehört, hat gesagt, Allah, ich bezeuge, dass wir in der Wüste, dass wir Kuffar sind. Das ist Kuffar, was ihr da macht. Das, was wir da machen. Habe ich jetzt gerade gehört. Und derjenige, der zu uns sagt, wir sehen Muslime, die Sachen kafir. Alas. Wo sind wir stehen geblieben? Ayo, über Muhammad ibn Wahhab. Das bedeutet, wenn er sagt, wir machen nicht Tekfir, oder wir geben nicht den Hukm des Tekfirs auf die Anbeter von Grab. Das, welcher Hukm ist das? Dass sie ausgelöscht werden. Das meinte damit. Barakallahu fikum. Subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha أخي أنت حر بتلك القيود إذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد فماذا يضيرك كيد العبيد أخي ستبيد جيوش الظلام ويشرق في الكون فجر جديد فأطلق لروحك إشراقها ترى الفجر يرموقنا من بعيد ترى الفجر يرموقنا من بعيد أخي قد سرت من يديك الدماء أبت أن تشلى بقيد الإماء سترفع قربانها للسماء مخضبة بوسام القلود مخضبة بوسام